Über zum Kreuz! Boom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Und heute reden wir in dem letzten Forgotten Realm Special Podcast über Neverwinter Nights. Ich nehme wieder mal voraus, da ich das immer nicht alleine machen will, habe ich mir meinen eigenen Hexenmeister eingeladen. Und zwar den Markus. Hallo Markus. Hallo, lass mich in Ruhe meinen Beschwörungskreis fertig zeichnen. Hast du eins der Neverwinter Nights Games gespielt? Und wenn ja, welches? Was zählt zu gespielt? Gespielt im ersten. Sinne von... Ich habe den Charaktereditor gestartet und mir einen erstellt. Okay, du hast also... Zählt das zu gespielt? Das war's. Ja, ich habe da noch mehrere Charaktere erstellt, weil ich das cool fand. Das war's. Mehr hast du nicht getan. Das war's, genau. Wow. Außer, du hast echt ernsthaft nur das Spiel gestartet, Charakter, die du gestellt. Ja, fertig. Ausgemacht. Ja, und meinem Dad halt beim Spielen zugeguckt. Das heißt, du hast ein bisschen was davon gesehen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich kenne noch das Hintergrundbild, das damals auf dem PC war. Das war's schon. Mit der Frau und dem Schwert, das weiß ich noch. Mit der Frau und dem Schwert. Und ich kann mich an Skorpione erinnern. An Riesenskorpione, ja. Die tatsächlich sowas sind wie Zentauren, nur statt dass es kein Zentaur ist, sondern es ist halb Mensch, halb Skorpion. Stimmt, ja. Ich habe, witzigerweise, alle gespielt. Wieder mal. Das ist so, dieses... Hast du sie auch durchgespielt? Ich habe gesagt gespielt, nicht durchgespielt. Ich habe keins der Neverwinter Night Games durchgespielt, aber ich besitze sie alle. Auf eine Edition bin ich auch sehr stolz, aber dazu komme ich noch. Neverwinter Nights. Wenn Leute Neverwinter Nights nicht kennen sollten, wo zum Geier habt ihr gelebt? Weil Neverwinter Nights ist eigentlich eine ziemlich coole Reihe. Es ist auch wieder von den Vergessenen Reichen. Und es ist, das ich glaube, eins der ersten in richtigen 3D. So mit Umsehen und 3D-Umseh-Aktionen und so weiter. Es ist tatsächlich wirkliches 3D. Sehr oft gefeiert wurde dieses Spiel damals wegen seinem Editor. Falls du den mal benutzt haben solltest. Und mit dem man sehr leicht eigene Abenteuer erstellen konnte. So Map-Editor meinst du? Richtig. Benutzt habe ich ihn selber nicht, aber tatsächlich damals kann ich mich noch an entsprechende Pen-and-Paper-Abende erinnern, wo es Leute gab, die da ihre Abenteuer irgendwie vorgebaut haben. Das haben sehr, sehr viele Leute genutzt. Du konntest aus der Third-Person-Perspektive oder auch einer Ego-Perspektive durch so Dungeons laufen. Die Dungeons waren so... Die haben sich sehr baukastenmäßig angefühlt, aber es lag halt an dem Editor, kann man nichts machen. Aber sie waren halt auch gefüllt mit Monstern. Du hast halt wieder dieses traditionelle durch die Gegend laufen und Monster besiegen gehabt. Und es war eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, der Editor war halt sehr begeistert. Und auch der Multiplayer hat sehr viele Leute begeistert. Ich habe damals in einem Rollenspiel-Server mehrere Stunden verbracht. Ich bin als neuer Charakter in einem tatsächlich Hardcore-Rollenspiel-Server bin ich in eine Stadt gekommen und habe mich bei einer Wache nicht vorgestellt, bin einfach weitergelaufen, wo ich gleich das komplette Dorf an meinen Fersen hatte. Das fällt dir auch eigentlich nicht einfach vorzustellen. Das Dorf bestand aus mehreren NPCs, die von Leuten gespielt wurden. Tatsächlich von echten Menschen gespielt worden. Das war so Hardcore-Rollenspiel-Server. So, wow. Interessant, dass es sowas auch gibt. Das war sehr, sehr witzig. Das erschien übrigens 2002 für den PC damals. Ich war damals tierisch neidisch, weil ich das unbedingt spielen wollte. Weil erstens... Und dein PC nicht ging? Hä? Und es auf deinem PC nicht ging? Wie immer. Und ich es unbedingt spielen wollte, weil da gab es ja, und vor allem auch das Poster geil aussah mit der Frau und dem Schwert. Und sah halt cool aus und ich wollte das unbedingt spielen und ich habe damals ein Testvideo gesehen bei einer Spielezeitschrift und dachte mir so, boah, das ist ja wohl mega die geile 3D-Grafik. Boah, sieht das gut aus. Ich will das unbedingt spielen. Wenn du dir das Spiel heute anguckst, denkst du dir, au, meine Augen, au, meine Augen. Au, au, aus au. Welchem Lego-Baukasten habt ihr das entnommen? Meine Augen, richtig. Handlungstechnisch spielt das Spiel in der Stadt Nivinte im Norden des Vergessenen Reiches und dort wütet eine grauenhafte Pest. Zur Bekämpfung der Seuche wurden 4 Kreaturen nach Nivinte gebracht, die für die Herstellung einer Medizin benötigt werden. Diese wurden aber, soweit ich weiß, entführt und du lebst, glaube ich, in so einer Akademie, die angegriffen wird. Und ich glaube, die Kreaturen entkommen, weil Dorfbewohner durchdrehen und sagen, gebt uns endlich hier den Scheiß gegen die Seuche. Und anstatt dich zu beruhigen und zu sagen, hey, kommt demnächst. Ne, wir sagen gar nichts, lass die Tür zu. Leute brechen die Tür auf und die Viecher hauen ab und du darfst als allererstes mal die Viecher wieder finden, richtig. Es ist gut. Klingt so ein bisschen nach 0815 Story, aber das Spiel ist sehr, sehr gut. Vor allem auch was die spätere Story angeht, was wieder die Charaktere angeht, ist echt gut geschrieben, finde ich. Es ist super. Es ist echt gut. Da gibt es auch tragische Charaktere wie also das Spiel erzählt auch die tragische Geschichte vom Fall der weiblichen Paladin des Tyr, Fürstin Abit, de Marande. Oh Gott, wie spricht man es aus? Tylmarande, mein Gott. Da gibt es zum Beispiel so, dass ihr vermeintlicher Geliebter ist ein Mitbeschwörer und der wird hingerichtet und dreht die halt vor Zorn, dreht die durch. Er ist gut gemacht. Ist echt ein schönes Adventure, kannst du sagen. Also ein schönes Abenteuer. Schönes D&D-Abenteuer. Ist zwar relativ. Man muss so ein bisschen über die Grafik hinaussehen, aber das ist bei guten Spielen muss man tatsächlich. Ja, muss man tatsächlich über die Grafik hinaussehen, finde ich. Aber ist es dann tatsächlich auch so, wenn du es ja ein bisschen mehr gespielt hast, dass man sich wirklich auf die Story einlassen muss und das als richtiges Abenteuer sehen? Ja. Kann man tatsächlich, ja. Also man muss sich tatsächlich darauf einlassen, man kann es so als Abenteuer sehen, so macht es dann auch am meisten Spaß, finde ich. Wenn du dich wirklich drauf einlässt und sagst, ja, Grafik nebensächlich, fuck egal, ich kann es auch so spielen, dann, ja, mach das, weil das fühlt sich echt an wie so ein echt gut geschriebenes D&D-Abenteuer. Es ist wirklich gut. Das kann man heutzutage kann man das Spiel noch spielen, das ist kein Problem. Man kauft sich entweder die Enhanced Edition für den PC, indem sie, soweit ich weiß, ich habe keine Ahnung, ob die zwei DLCs, also die zwei Add-ons, sorry, damals hießen die noch Add-ons, nicht DLC. Jeder weiß, was du mit DLC meinst. Ja. Und ich weiß nicht, ob die da dabei sind, aber die gibt es auf jeden Fall auf Steam, GOG und auch für Konsole. Und ich glaube, ich habe es mir mal für Konsole gekauft für 10er. Das ist allemal wert. Und wenn die im Angebot sind für PC, sowie bei GOG als auch bei Steam, dann sind auch so 5 bis 10 Euro. Das ist vollkommen okay. Kann man sich das Spiel auch mal angucken. Da hat man schon für schlechtere Spiele weniger Geld ausgegeben oder mehr Geld ausgegeben, sagen wir es mal so. Es gibt tatsächlich, wenn ein Spiel erfolgreich ist, gibt es natürlich Add-ons dazu. Das gibt bei dem Spiel war das, glaube ich, 2 Stück. Da war Shadow of the Undertale. Undertale und die Horden des Unterreichs. Hordes of the Underdark. Die Addons habe ich nie gespielt. Da bin ich nie dazu gekommen, weil ich habe das Hauptspiel nie durchgespielt, weil ich wurde mal abgelenkt. Und ich habe Ewigkeiten gebraucht, um das Hauptspiel überhaupt mal auf meinem Rechner zum Laufen zu kriegen. Oder besser gesagt mal einen neuen Rechner zu haben, damit ich das Spiel mal spielen konnte. Und bis dahin gab es schon andere Spiele, die ich spielen wollte. Okay. Das ist halt dieses typische, Ich möchte das Spiel spielen, aber es funktioniert nicht. Ah, verdammt. Hey, ich habe einen neuen Rechner. Welches Spiel wollte ich ja nochmal spielen? Ach ja, stimmt, nicht das, sondern etwas komplett anderes. Es ist halt ein Teufelskreis. Außerdem ist es PC-Spielen und PC-Spielen ist ich... Dinge, die Konsolenspieler nicht kennen. Ja, weil bei Konsolenspielen legst du das Ding ein Update, das ist von mir aus heutzutage und das Spiel funktioniert. Bei PC, ja, da ist es ein bisschen komplizierter. Leider. Die Handlung der neuen Einzelspielerkampagne von Die Schatten von Andernzint, so heißt es auf Deutsch, beginnt in der Hauptstadt Hügelspitz und spielt etwas gleichzeitig mit dem Ausbruch der Seuche in Niewinter. Es gibt allerdings keine nähere Verbindung zur Handlung. Das heißt, es ist so ein eigenes Modul mit einer eigenen Story. Ist doch auch ganz nett. Kann ist man halt in derselben Welt. Ist halt einfach das ist auch alles, was es gemeinsam hat. Richtig. Da geht es um Magier, die durchgedreht sind. Städte in der Luft schweben lassen können. Sind halt Magier, die halt durchdrehen. Die halt irgendwann vermutlich durchdrehen, schätze ich mal. Ich kann auch nicht, ich kann leider nicht dafür zu viel sagen. Ich habe es leider nicht gespielt. Aber es soll bestimmt auch nicht schlecht sein. Also im Schatten von Andernzint kommt den Gefolgsleuten des Spiels deutlich mehr Bedeutung als in der Hauptkampagne zu. Mehr Interaktion mit den Begleitern verleiht deren Persönlichkeit mehr Tiefe und darüber hinaus mischt sich die bisher eher schweigsamen Söldner nun auch verstärkt in Gespräche des Zwischenspielcharakters und Nichtspielcharakters ein. Außerdem kann der Spieler nun das Inventar seines Söldners verwalten. Die Beschränkung von einem Söldner pro Spieler bleibt allerdings bestehen. Also du kannst sogar seinen eigenen Söldner noch dazu holen. Auf jeden Fall ist es mehr so Charakter, mehr Charaktertiefe, neue Talente, neue Monster und Magier und so weiter. Es ist halt auch wieder. Es ist halt wieder ein gutes Add-on gemacht, vermutlich. Also ich habe selber nicht gespielt, aber vielleicht werde ich das irgendwann mal nachholen. Genau. Dann die Orden des Unterreichs. Das kam übrigens, das erste Add-on kam 2013, die Orden des Unterreichs kam 2014. Die Einzelspielerkampagne beginnt mit der Ankunft des Spielcharakters in Tiefwasser, einer der größten Städte des Spiels, wodurch die Handlung unmittelbar an das vorherige Add-on anschließt. Richtig. Man findet halt auch wieder neue Begleiter, vermutlich, und neue Charaktere, neue Monster, neue Sachen zum Aufsteigen, neue Klamotten, neue Gegenstände. Und es ist halt, ja. Man will halt auch nicht zu viel davon sagen. Man will sich ja auch nicht zu viel spoilern, weil man es selber nie gespielt hat. Ansonsten ist es witzlos, das irgendwann noch nachzuholen, wenn du dir echt irgendwann alles gespoilert hast. Richtig. Da gab es auch damals einen Haufen Bezahlmodule. Sozusagen, das waren dann die ersten DLCs. Premium-Module. Handelte sich offiziell um nur online im BioWare-Shop erhältliche Bezahlmodule. Gegen eine jeweils einmalige Gebühr wurden die Module zum Download freigegeben und an die persönliche Seriennummer des Hauptspiels gebunden. So konntest du Sachen runterladen. Das ging von 2004 bis 2006. Da gab es ein paar, die man sich kaufen. Hast du es entweder gehabt oder Pech gehabt? Ich weiß nicht, ob man die immer noch kaufen konnte bis zu dem Zeitpunkt. Seit 30. August 2009 sind die Premium-Module nach Aufforderung durch Atari nicht länger über den BioWare-Shop erhältlich und seit Mitte 2010 werden sie selbst für Frühkäufer nicht mehr zu erneuten Herunterladen angeboten. Die Authentifizierungsserver funktionieren jedoch weiterhin, sodass bereits erworbene und installierte Module weiterhin genutzt werden können. Das heißt, du kannst sie nicht mehr kaufen. Aber, naja. Wenn du sie nicht mehr hast, hast du halt nicht mehr. Was ich halt so interessant fand, war, das waren damals auch diesen ganzen Spiele-CDs von den ganzen alten Zeitschriften, waren ein Haufen Mods drauf. Weil der Editor so beliebt war und so einfach zu nutzen war, war das Spiel unglaublich gut modbar. So hast du dann von verschiedenen Leuten richtig gute Mods gehabt, also richtig gute Einzelspielerkampagne, die du noch erspielen können. Ich weiß nicht, hast du davon hast du vermutlich auch nie was gesehen, oder? Nee, von denen tatsächlich nicht. Eher wirklich nur, wenn jemand sein eigenes Abenteuer mal vorbereitet hat. Okay. Dann gibt es die Enhanced Edition. Die Neverwinter Nights Enhanced Edition ist eine überarbeitete und mit neuen Inhalten erweiterte Fassung von Neverwinter Nights, einschließlich der Erweiterung der Schatten von Undead und die Horden des Unreichs. Das heißt, wenn man sich die Enhanced Edition holt, hat man im Prinzip das All-You-Can-Play-Paket. Des Weiteren sind drei Premium-Module Kingmaker, Shadowground und Witchwake enthalten. Hauptmerkmale neben der Zusammenfassung der ursprünglichen separaten Veröffentlichungen ist die Portierung des Spiels auf fortgeschrittenes technisches Gerüst von Baldur's Gate 2 und die Anpassung für neuere Betriebssysteme sowie eine Version für Geräte mit Touchscreen. Das gibt es auch für Leute, die aus irgendeinem Grund Spiele gerne auf ihrem Tablet spielen, was ich nicht verstehe. Weil damit blockierst du eigentlich alles, wenn du mit deinem Daumen da hin und her wischst. Aber gut. Entwickelt wurde... Du hast Touch. Ja. Entwickelt wurde sie von Overhaul Games, einem Team ehemaliger BioWare-Entwickler. Die erste Veröffentlichung folgte im März 2018 für Windows und und über den Online-Anbieter Beamdog, dem Unternehmen weiterer Overhaul Games und Steam. Seither gibt es auch für iOS, Ubuntu, Steam, Mac, Android, PS4, Xbox und Switch. Also für alles. Es gibt sogar kostenpflichtige Erweiterungen, die du noch zukaufen kannst, anscheinend. Jetzt noch? Immer noch, ja. Heroes of Neverwinter, Infinite Dungeons, Pirate of the Sword Coast, Vervain, Crown of Cormory, Darkness over Daggerford und Tyrants over the Moonsea. Also die kamen alle in 2018 raus. Die kann man sich immer noch als extra DLCs dazu holen. Das. Wurde immer noch gut supportet, das Ding. Ich bin nur tatsächlich überrascht, dass es immer noch Bezahl-Content gibt. Ja, für die Enhanced Edition, glaube ich, sogar dazu. Ich meine, die Enhanced Edition, du hast das Hauptspiel, zwei Add-ons und drei von den Bezahlmodulen. Das heißt, du hast eh schon Arschspiel zu tun und dann kannst du dir noch sechs von den Premium-Modulen dazu holen. Alter Schwede. Das ist so, ich liebe dieses Spiel und werde nichts anderes mehr spielen. Hier lebe ich ab heute. Und ja, das war's. So kann man auch günstig durch sein Hobby kommen im Leben. Richtig, ja. Man kauft sich ein Game und danach nie wieder etwas anderes. Ha. Es gab natürlich auch Ableger zu Neverwinter Nights, und zwar Neverwinter Nights Mobile. Das gibt's seit September, oder das gab es seit September 2004. Es ist so, es ist Mobile Games. Mobile Games habe ich eigentlich komplett immer ignoriert. Das war doch noch zu Zeiten, als Mobile Games noch nicht so attraktiv waren. Ich glaube ja, aber auf jeden Fall, wo ich immer noch lachen muss, ganz kurz nebenher, ist bei Oblivion. Wenn du Oblivion auf dem PC installierst, kriegst du eine ganz kleine Anzeige für Oblivion fürs Handy. Das sieht aus wie ein 15€ Steam Indie Game heutzutage. Voll krass. Aber auf jeden Fall, ich schätze mal, dass es auch so abläuft. Ich kann ja und ich habe es nie gespielt. Ich weiß auch nicht, wie. Also es ist vermutlich extrem hässlich, weil es ein Mobile Game ist. Keine Ahnung. Hast du das MMO mal gespielt? Das MMO Neverwinter? Nee. Nicht. Nee, tatsächlich. Ich habe zwar viele MMOs ausprobiert, aber irgendwann bei Neverwinter war dann die Luft raus. Ja, es ist auch nicht so gut. Es ist sehr Dungeon-lastig. Es ist sehr, sehr, sehr, sehr nicht nur Dungeon-lastig, sondern auch Instanz-lastig. Also sehr, sehr, sehr, sehr instanzlastig. Es ist, ich hab's ein bisschen gespielt. Mittlerweile ist es ja Free-to-Play. Es ist immer noch sehr beliebt. Es gibt immer noch, ich glaube drei Erweiterungen gibt's bisher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es immer noch sehr beliebt. Die Leute spielen es immer noch. Ansonsten werden die Server schon lange offline. Also ich finde es nicht so gut. Für PvEler ist das wahrscheinlich das Freudenfest von einem Dungeon in den nächsten zu stolpern. Ja, für PvEler, ja, das stimmt. Aber es ist halt so, ich fand's halt... Ich bin kein besonders großer Fan von MMOs. Es muss, wenn dann schon echt gut sein, weil es mich halten will. Oder es hat mich so, ja, ich habe so, keine Ahnung, ich glaube an einem Tag mal so 8 Stunden gespielt, dachte so, ja, das war's, ich habe alles gesehen, was ich sehen wollte, tschüss. Das ist bei dir jetzt auch keine Präferenz, weil dir muss es auch einen ganz guten Anteil bieten, den du ganz alleine spielen kannst. Ja, und das ist ja so, du kannst zwar viel alleine spielen, weil du diese instantierten Dungeons hast, aber dennoch, es war nicht so meins. Das mag für viele Leute vielleicht super sein, aber ich fand es nicht so gut, ehrlich gesagt. Man kann es mal ausprobieren, es ist Free-to-Play, warum nicht? Man kann es auf den Konsolen testen, man kann es auch auf dem PC testen. Also wenn es man mal ausprobieren möchte, kann man es gern machen. Da gab es noch Heroes of Neverwinter. Im Juni 2011 kündigte Atari in Zusammenarbeit mit Liquid Entertainment Heroes of Neverwinter als Spieleapplikation für das soziale Netzwerk Facebook an. Ein Facebook-Game, wo du, wenn du bezahlt hast, hast du spielerische Vorteile erhalten. Yay. Jetzt wollte ich gerade fast, bevor du zum Erzählen angefangen hast, erzählen. Aber da kann ich mich doch dran erinnern, dass ich das... Nein, Heroes bin ich immer bei Heroes of... Du weißt schon. Heroes of Might and Magic. Ja, die ganz lange Reihe. Nee, aber das ist nichts zu tun. Auf jeden Fall gab es dann im Jahre 2004 einen Nachfolger von Neverwinter Nights. Der wurde 2004 angekündigt und erschien 2006. Und zwar Neverwinter Nights 2. Zu diesem Spiel habe ich eine ganz witzige kleine Geschichte. Ein alter Freund von mir und ich damals, wir sind durch den Elektronikladen unseres Vertrauens geschlichen, ne? Und dort erschien ganz frisch Neverwinter Nights 2 und ich war natürlich wieder dieses typische, oh, ich habe den ersten nicht gespielt, aber ich hätte den zweiten gern gespielt. Ich weiß nicht, ob der auf meinem Kack-Schrottrechner, der so scheiße ist, dass irgendwann Diablo 2 angefangen hat zu ruckeln, funktioniert. Aber ich bin mir sicher, er müsste funktionieren. Ich hätte es gern, aber es kostet leider 40 Euro. Mist, kann ich mir nicht leisten. Also ging ich einmal um das Regal rum, weil man guckt da durch alle Regale durch, ob man irgendwas findet, was einem halt gefällt. Und dort lag eine Palette. Auf dieser Palette waren Collector's Editions von Neverwinter Nights 2. Und zwar die Evil Chaos Edition. In der Evil Chaos Edition war Folgendes enthalten. Das Spiel selbst, also Neverwinter Nights 2, der Soundtrack, Neverwinter Nights 1 mit beiden Add-ons, alle beide auf Englisch, eine Statue, eine kleine Mini-Statue eines Ogers mit einer Keule und ein echt extrem billig aussehender Ring. Wo drauf steht einfach nur Evil Edition oder Chaos Evil. Zusätzlich noch ein kleiner Download-Code für ein paar Ingame-Gegenstände und so weiter. So. Und dann denkst du dir so, wie viel kostet das Ding denn? Guckst du auf den Preis? 20 Euro. Moment mal. Irgendwas stimmt da nicht. Da gab es dann nicht mehr viel nachzudenken. Irgendwas stimmt da nicht. Ich bin mit der Edition außen rum, habe nochmal auf das richtige Spiel geguckt. 40 Euro. Gucke mir die Special Edition an, 20 Euro. Ja, dann. Ja, aber da war doch der veraltete erste Teil dabei. Natürlich entwertet er das Spiel. Da haben wir uns damalige Kumpel und ich uns damals die Special Edition gekauft. Für je 20 Euro. Ich habe nicht hinterfragt. Ich bin nicht irgendwo hin und habe gesagt, das müsste eigentlich mehr kosten, weil so doof bin ich nicht. Und bin einfach zur Kasse und hab's bezahlt. Da habe ich gedacht, komm, das wird schon in der Kasse, wird das bestimmt auffallen. Nö. 20 Euro. Bam. Erledigt. Super. Das ist übrigens nicht mehr von BioWare gemacht, sondern von Obsidian Entertainment. Und Obsidian sind ja bekannt dafür, dass sie Auftragsentwicklung machen, irgendwie. Weil die Leute sind nämlich bekannt für Neverwinter Nights 2 und Star Wars Knights of the Old Republic 2. Unter anderem auch für Alpha Protocol, Fallout New Vegas, das beste Fallout laut sehr vielen Leuten. Und Dungeons Age 3 und das South Park Stick of Truth Spiel, aber auch für Pillars of Eternity. Pillars of Eternity war super. Oder Tyranny war auch sehr gut. Hast du Teil 2 gespielt? Kannst du zu Teil 2 irgendwas sagen oder gar nichts sagen? Zu Teil 2 wirklich nicht mal den Charaktereditor. Du weißt, wie ich damals drauf war. Ich habe den ersten schon nicht durchgespielt. Ich muss mit meinem Geld haushalten. Nee, kaufe ich nicht. Ich hatte nie so Elektronikläden meines Vertrauens wie du. Die einfach für 20 Euro die Collector's Edition raushauen. Das ist wieder mein Gamer-Glück. Das haben wir auch schon mal festgestellt. Es ist immer so das Typische. Also wenn ich immer mit Markus irgendwo unterwegs bin, dann finden wir immer Schnäppchen, die eigentlich gar nicht zu finden sind. Oder ich finde irgendwelche Games oder Filme oder sonstiges, die man, wo man denkt, ja, die kosten jetzt bestimmt einen Haufen, die mich fast nichts kosten. Das sind auch die Momente, wo mein Geldbeutel immer schrumpft, weil ich dann auch Schnapper mache. Denke ich mir, Alter, das Spiel ist aber verdammt günstig. Nimm's mit. Naja, und wenn du dann sagst, nee, ich nehm's nicht mit, läufst du außen ums Regal rum, läufst an dem Ding nochmal vorbei und dann hast du es in der Hand. Finde ich gut. Funktioniert immer. Den zweiten Teil konnte ich auch Jahre später erst spielen, weil, wie zu erwarten, mein Rechner hat das Spiel nicht gepackt. Der es sicher packt. Naja, natürlich packt er das. Nein, er hat es nicht mal ansatzweise geschafft. Obsidian legte im Vergleich zum Vorgänger von BioWare verstärkte Wert auf umfangreiche, auf den Spielcharakter zentrierte Einzelspielerkampagne. Ist sehr linear. Aber dafür ist sie richtig, richtig gut. Du fängst in einem kleinen Dorf an, in Westhafen, und das wird von irgendwelchen Leuten wird das Ding verwüstet, von irgendwelchen Viechern, was irgendwas suchen, was nach der Suche nach den Überresten des sogenannten Silberschwerts, eine mächtige Waffe ihres Volkes sind, und wie sich herausstellt, trägt der Spielecharakter einen solchen Splitter in sich, wird dazu gezwungen, sein Heimatdorf Richtung Nivenden zu verlassen, die gerade erst von den Auswirkungen des Muskanischen Krieges vergleichbar Handlung von der momentan als eins gelesene Stadt wird erneut in den Krieg überzogen. Das Spiel ist cool gemacht. Es ist bockschwer. Falls dich erinnerst, ich habe es vor einer Weile mal gestreamt. Es ist so bockschwer. Aber das ist doch genau das, was es ausmacht. Ja, es ist so bockschwer. Und der Anfang des Tutorial-Level war so gut, weil du da zwei Charaktere triffst. Einmal ein Tank, ein Typ, der dich tankt, der halt dein bester Kumpel ist und der im Prinzip der Damage-Dealer der Gruppe ist, leider nur fürs Tutorial. Und eine Magierin. Jedes Mal, wenn du sie anklickst, sagst du so, Hilfe, helf mir doch. Warum auch immer. Warum auch immer sie weil das sie sagt. Eine Magierin ist. Weil sie eine Magierin ist und im Tutorial stirbt. das Spiel ist echt gut geschrieben. Du kannst dir aus dem Charaktereditor, das ist der einer der umfangreichsten Charaktereditoren, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Du kannst dir wahrlich alles Mögliche erstellen im Ding. Hast du es dann auch wirklich genutzt? Nö. Ich mache immer dasselbe, Standard. Ich stelle mir einen männlichen Charakter, Dieb, fertig. Und Mensch, Ende. Weil Mensch allround. Weil Dieb, Diebe sind immer gut. Und weil männlich, ich möchte ja schließlich auch romancen können. So. Ich will schließlich die hübschen Elfinnen oder so romancen. Ha! Das ist wichtig. das Spiel ist echt gut gemacht. Die Zaubereffekte sind sehr hübsch. Man merkt auch noch so ein bisschen, die Dungeons, die du da hast, sind relativ baukastenmäßig. Aber die Außenwelt ist sehr hübsch gemacht. Auf jeden Fall sieht super aus und es macht jede Menge Fun. Kann man mittlerweile auch sehr günstig kaufen. Auch mit den extra DLCs dazu. Mask of Betrayer. Was ich mir auch damals noch extra geholt hatte. Und Storm of Zehir gibt es alles in einer... Ah ja, Mysteries of Westgate gibt es alles in einer Fassung. Ich glaube, das ist die Neverwinter Nights 2 Complete Edition auf Good Old Games, wenn es im Angebot ist, für unter 10 Euro. bekommst du... Das ist ein Schnapper. Das ist, ja, da bekommst du auf jeden Fall unglaublich, unglaublich, unglaublich viel zu tun. Weil die Spiele sind riesengroß, die machen noch unglaublich viel Spaß. Sind auch bockschwer und du triffst auch wieder einen Haufen cooler Charaktere, wie zum Beispiel triffst du später einen Zwerg, der dir dann hilft, oder so Elfen, die dann mit dir unterwegs sind. Es ist echt gut gemacht. Also, es erhielt auch ziemlich positive Kritiken. Gelobt wurde die unterhaltsame und abwechslungsreiche Handlung, die Gruppeninteraktion, das tiefgehende Charaktersystem und die deutsche Vertonung. Die deutsche Vertonung war sehr gut, soweit ich mich noch dran erinnere. Die war überraschend gut sogar. Wenn du dich nicht negativ erinnerst, war sie gut. Die deutsche Synchronstimmen waren wirklich sehr, sehr gut. Master of Betrayer ist eine stark handlungsgetriebene Erweiterung. Die ist aber auch sehr, sehr gut geschrieben. Die habe ich nochmal angefangen gehabt. Da geht es auch wieder um Verrat und Götter und so weiter. Aber sehr, sehr gut gemacht auch wieder. Das letzte habe ich leider nicht gespielt gehabt, aber ich besitze es Dawn of Zaheer. Die Handlung findet parallel zu Mask of Betrayer statt. Und Niewinter befindet sich im Wiederaufbau nach dem verheerenden Krieg gegen den Fürst der Schatten auf der Suche, auf der Spur einer fremden Macht, die von ihrem Einfluss in das vergessene Reich auszudehnen versucht, führt der Spieler eine Heldentruppe aus den Dschungeln der Halbinsel Kulth in die Region der nördlichen Schwertküste. Und dann geht es halt auch wieder einen Haufen Abenteuer. Neue Inhalte, neue Tiergefährten, neue Kreaturmodelle, neue Texturen, neue Stilsets, neue Effekte, neues Handelssystem, neue Charakteroptionen und so weiter. Ist aber auch sehr, sehr gut. Und das andere, das Mysteries of Westgate, habe ich nie gespielt, aber das ist auch nur ein Download-Paket gewesen. Das wusste ich nicht mal. Das ist das bei uns gegeben. Ich glaube, das gab es nicht bei uns. Soweit ich weiß. Ist auch nicht so gut gewesen, sondern so, so mittelmäßig. Ist halt für jeden, der es komplett haben möchte. Ja, das ist also mittelmäßig gewesen. Warum nicht? Aber ich kann nur empfehlen, auf Good Old Games gibt's die Neurotonets 2 Complete Edition. Die funktioniert doch auf neuen Rechnern, also auf heutigen Rechnern, hervorragend. Und kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Absolut empfehlenswert. Und wenn man nur Konsolen hat, schaut mal leider ein bisschen in die Röhre oder vielleicht kommt hier irgendwann einer auf die Idee, hey, wir portieren einfach dieses Spiel auf die Konsole. Warum nicht? Wer weiß. Hat ja auch mit Teil 1 geklappt. Super wär's. Nichts dagegen. Hat ja auch mit Teil 1 geklappt. Ja. Das war's in unsere kleine dreiteiliger Ausflug in die Welt der vergessenen Reiche. Freut mich, dass ihr dabei wart. Freut mich, dass du, Markus, wie immer dabei warst. Immer wieder gerne. Und mir beim Geschichtenerzählen zugehört hast. Ich habe eindeutig zu viel gespielt, glaube ich. Das ist immer der Wahnsinn, wenn ich mir so Sachen angucke. Also, hey, über welches Thema reden wir denn heute? Und mir dann einfällt, oh damn, ich habe tatsächlich alles gespielt davon. Und ich bin froh, wenn ich immer zu 80% was sagen kann. Alles klar, ich danke dir und ich wünsche euch allen alles Gute. Macht, was immer ihr wollt. Aber rollt bloß keinen Patzer. Macht's gut.